Good morning, good morning, bonjour, bonjour, hi, hi. Guten Morgen und hallo. Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. Now, we saw that it is your responsibility to add understanding. Wir haben gesehen, dass es deine Verantwortung ist, Erkenntnis hinzuzufügen. That means you study the Bible, you read the Bible, and you understand how you need to act. Das heißt, du studierst die Bibel, du liest die Bibel und verstehst dadurch, wie du handeln musst. Now, once you've done that, you are not finished yet. You have to do something else. Wenn du das dann getan hast, bist du noch nicht fertig. Du musst noch etwas anderes tun. You have to supplement your faith with listen what? Du musst deinen Glauben noch ergänzen. Hör gut zu, womit. With self-control. Mit Selbstbeherrschung. Ayayayayay, this is a big one. Ayayayayay, das ist eine große Sache. So many Christians think that self-control is something God gives them. So viele Christen denken, dass Selbstbeherrschung etwas ist, das Gott ihnen gibt. That's nice, isn't it? Das ist nett, oder? Because now if I don't have self-control, I can blame God. Denn wenn ich keine Selbstbeherrschung habe, kann ich nun Gott die Schuld geben. You know, I would eat less, but God just didn't give me the self-control. Weißt du, ich würde weniger essen, aber Gott hat mir einfach keine Selbstbeherrschung gegeben. I would be much more patient, but I just lose my self-control when people irritate me. Ich würde viel geduldiger sein, aber ich verliere meine Selbstbeherrschung, wenn mich jemand ärgert. You have no excuse if you have not added self-control to your Christian faith. Du hast keine Entschuldigung dafür, wenn du deinem christlichen Glauben keine Selbstbeherrschung hinzugefügt hast. Let me explain to you again, although I already said it. Obwohl ich es bereits gesagt habe, werde ich es noch einmal erklären. We are not saying you have self-control, period. Wir sagen nicht, du hast Selbstbeherrschung. Punkt. We are saying that God has given you everything you already need to have an incredible life. Wir sagen, dass Gott dir bereits alles gegeben hat, was du brauchst, um ein wunderbares Leben zu führen. That means God also gave you everything so that you can have self-control. Das bedeutet, dass Gott dir auch alles gegeben hat, damit du Selbstbeherrschung haben kannst. Remember, what you're doing is supplementing. Denk daran, du fügst etwas hinzu. Since God gave you his own life, da Gott dir sein eigenes Leben gegeben hat, you now make a choice that you add self-control to that. Entscheidest du dich nun dafür, Selbstbeherrschung hinzuzufügen? Just think about it like this. Stell es dir ganz einfach so vor. Jesus lives inside of you. Jesus lebt in dir. That's what the Bible clearly teaches. Das lehrt die Bibel ganz eindeutig. Now, do you think that Christ has self-control or he's totally out of control? Glaubst du, dass Christus Selbstbeherrschung hat oder dass er völlig außer Kontrolle ist? I'm sure you know the answer. Ich bin sicher, du kennst die Antwort. Since Christ lives in you, da Christus in dir lebt, Christ is self-control. Ist Christus die Selbstbeherrschung. Christ has given you everything you need for an incredible life. Christus hat dir alles gegeben, was du für dieses besondere Leben brauchst. It's your job now to, so to say, activate that. Es ist nun deine Aufgabe, das sozusagen zu aktivieren. You say, I thank you so much, God, that Christ's life is in me, therefore I will live by self-control. Du sagst, ich danke dir so sehr, Gott, dass das Leben Christi in mir ist, deshalb werde ich in Selbstbeherrschung leben. I believe, ich glaube, that so many people never exercise self-control for this reason. Dass so viele Menschen sich aus folgendem Grund nie in Selbstbeherrschung üben. Because they believe the lie that they don't have self-control. Weil sie der Lüge glauben, dass sie keine Selbstbeherrschung haben. See, the moment I believe the lie that I can never have self-control. In dem Moment, in dem ich die Lüge glaube, dass ich niemals Selbstbeherrschung haben kann, I never will have it. Werde ich sie nie haben. Because that's how the heart works. Denn so funktioniert das Herz. So I know a guy who is still young. Ich kenne einen jungen Mann. But he's so hugely obese. Der enorm übergewichtig ist. It hurts me to see him. Es tut mir weh, ihn so zu sehen. And I tried to help him so many times. Ich habe schon so oft versucht, ihm zu helfen. His excuse was always the same. Seine Ausrede war immer dieselbe. I never had self-control, even when I was a little child, I didn't. Ich hatte nie Selbstbeherrschung. Schon als kleines Kind hatte ich sie nicht. See, with this excuse, you don't add self-control to your Christian life. Mit dieser Ausrede fügst du keine Selbstbeherrschung deinem christlichen Leben zu. But the Bible says that's what we have to do. Die Bibel sagt aber, dass wir genau das tun müssen. So simply believe in your heart that everything is been given to you. Glaube ganz einfach in deinem Herzen, dass dir bereits alles gegeben wurde. Nothing is missing. Dass nichts mehr fehlt. And it's your responsibility to now add this to your Christian life. Und dass es nun deine Verantwortung ist, es in dein christliches Leben einzubauen. You do that by faith and then by works of faith. Du tust dies durch den Glauben und dann durch die Werke des Glaubens. You don't do it by works without faith. Du tust es nicht durch Werke ohne Glauben. Because remember, Peter said you add this to your faith. Denn erinnere dich, was Petrus sagt. Ihr fügt dies zu eurem Glauben hinzu. If you're simply trying to be a self-disciplined person, you're just like the world. Wenn du einfach nur versuchst, dich selbst zu disziplinieren, dann bist du genau wie die Welt. Then go to a coach and he will teach you how to do that. That's not my job. Dann geh einfach zu einem Trainer und er wird dir beibringen, wie du das machst. Das ist nicht meine Aufgabe. My job is to teach you that you have faith, everything has been given to you, now you can do what the Bible tells you to do. Meine Aufgabe ist es, dich zu lehren, dass du den Glauben hast, dass dir alles gegeben wurde und dass du jetzt tun kannst, was die Bibel dir sagt. So you say, God, I thank you that I have self-discipline because Christ lives in me. Du sagst also, Gott, ich danke dir, dass ich Selbstdisziplin habe, denn Christus lebt in mir. And I'm going to exercise this every day of my life. Ich werde dies jeden Tag meines Lebens üben. One of the ways is heart meditation. Einer der Wege ist die Herzmeditation. Because you've known enough how much I've taught you about the power of the heart. Denn du weißt so genüge, wie viel ich dich über die Kraft des Herzens gelernt habe. You cannot exercise self-control if you don't see yourself as a self-controlled person in your heart. Du kannst keine Selbstbeherrschung ausüben, wenn du dich in deinem Herzen nicht als selbstbeherrschten Menschen siehst. So why don't you do this if you struggle in this area? Warum tust du nicht genau das, wenn du in diesem Bereich Schwierigkeiten hast? You go and you spend time in your heart zone. Geh und verbringe Zeit in deiner Herzenszone. You see Jesus and you being totally one because that's the truth of the Bible. Du siehst dich und Jesus als komplette Einheit, denn das ist die Wahrheit der Bibel. And then you see Jesus' self-control being your self-control. Und dann siehst du, wie die Selbstbeherrschung Jesu zu deiner Selbstbeherrschung wird. And then you see yourself acting and exercising this self-control. Dann siehst du, wie du selbst in dieser Selbstbeherrschung handelst und sie anwendest. And as you do it in your heart first, it would be not so hard to do it in your practical daily life. Nachdem du es zuerst in deinem Herzen tust, wird es nicht mehr schwer sein, es in deinem praktischen täglichen Leben zu tun. So that's true Christianity. Das ist das wahre Christentum. It starts in the heart and then it's experienced in the natural life. Es beginnt im Herzen und dann wird es im natürlichen Leben gelebt. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Once these things become a lifestyle, wenn diese Dinge zu einem Lebensstil geworden sind, they are not even hard anymore. Sind sie überhaupt nicht mehr schwer. But we've made it a lifestyle not to have to live like this. Wir haben es zu einem Lebensstil gemacht, nicht so leben zu müssen. God has to do this, God has to, God has to, God has to. Gott muss das tun, Gott muss, Gott muss, Gott muss. God said, no, I already did. Gott sagt, nein, ich habe schon getan. Now respond. Jetzt reagiere darauf. You see yourself as a person who has Christ's self-control. Du siehst dich selbst als eine Person, die die Selbstbeherrschung Christi hat. And then you act upon it. Und dann handelst du danach. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.